Im letzten Jahr erschien ein wirklich interessantes Album von Isobel Campbell aus Glasgow. Zusammen mit dem amerikanischen Singer-Songwriter Mark Lanegan hat sie Ballad of the Broken Seas eingespielt, wie der Titel schon sagt, sehr balladesk und neblig verhangen. Hören wir die leisen und intensiven Klänge von Isobel Campbell und Mark Lanegan mit Black Mountain.